warte noch, ja dies hier ist für dich. Jemand anderes kriegt es nicht. Dies hier ist allein für dich. Jemand anderem geb ich's nicht. Ich schluck, schluck, schluck es endlich hier. Schluck, denn es ist verderblich. Verspeist dich wie die allersüßeste Sahne. Dieses Stück, es ist allein für dich. Jetzt steck es in dein verficktes Gesicht. Zucker!